Hörst du die Schritte in der Zeit, 2000 Jahre in Stein geschrieben? Wo am Rhein das römisch Lager steht, beginnt was nie Ganzes geblieben. Ein junger Legionär zählt von Novesium bei Nacht, wo römisch Eisen Feuermut die erste Stadtgeschichte macht. Und jede Gasse, jeder Stein flüstert dir, komm näher, tritt hoch ein. Neues, Stadt aus Legenden und Licht, aus Schatten, Mut und alter Pflicht. Hör die Stimmen, spür den Bann, wer einmal lauscht, kommt dir nicht. Heut, wo Geschichte lebt und ruft, wo Sage, Traum und Wahrheit trifft. Komm herein, doch verlier dich nicht, die Legenden warten schon auf dich. Standhaft klar, sein Glaube stärker als das Schwert. Sein Tod wird Schutz für diese Stadt, sein Name bleibt, wird hoch verehrt. Dann donnert er über Mauern weht, Belagerung im Feuerregen und Trommeln schlagen durch die Nacht, wo Mut und Hunger sich begegnen. Zwischen Angst und Hoffnung schrei, wird auf Geschichte. Aus Schatten, Mut und alter Pflicht. Hör die Stimmen, spür den Bann. Wer einmal aufsteht, kommt dir nicht. Neues, wo Geschichte lebt und ruft, wo Sage, Traum und Wahrheit trifft. Komm herein, doch verlier dich nicht. Die Legenden warten schon auf dich. Heißt Tibor, rotes Haar und flinke Hand. Ein Gassenjunge, Stadt bekannt. Hoch von der Mauer erspähte Schlacht, was die Burgunder rasend macht. Und Matthias als Fetzer bekannt, jung gerissen, schlau und frei. Ein Räuberherz mit scharfem Blick, der nachts mein Sting dreht, voll geschickt. Neues, Legenden, hör sie erklingen. Neues, Geschichte, die wir singen. Neues, komm rein, hab keine Furcht. Neues, die sagen Leben hier und jetzt. Hester Jonas, klug und still, weiß, was keiner sehen will. Dann reitet schwarz der dunkle Mann vom schwarzen Berg im Sturm heran. Die Kuh spaziert auf Mauern, die weiße Frau, die ewig sucht. Der stumme Mönch trägt Schuld zur Schau, der böse Richter tief verflucht. Ein Drache schläft im Untergrund, der Teufel wütet am Obertor zur Sturm. Hörst du das Heulen in der Nacht? Der Wolf von Neuss hält blutig Wacht. Geister römischer Legionen ziehen. Der schwarze Henker bleibt nicht stehen. Villa Sophia kalt und leer. Der Korngeist kommt vom Feld daher. Die Glocke tief im Wasser ruht. Vergessen, nein, sie war vor Not. Neuss, Stadt aus Legenden und Licht, aus Schatten, Mut. Geschichte lebt und ruft, wo Sage, Traum und Wahrheit trifft. Komm herein, doch verlier dich nicht, die Legenden warten schon auf mich. Legenden, hör sie erklingen, Neues. Geschichte, die wir singen, Neues. Komm rein, hab keine Furcht, Neues. Wir sagen Leben hier und jetzt, Neues. Neues. Legenden leben. Komm näher, die Legenden warten schon auf dich.